Es fließt. Doch spürbar die bleibenden Flügel. Ein Dornenstich in der Brust. Am Felsufer gestrandet. Auch dort wohnen Zeichen. Samenflug. Windrosen. Wir atmen mit bleiernen Flügeln. Zwischen den Zeilen zittert die Hand auf der Stirn, weiß. Augenblicke springen im Spiegel, das Himmelsblau im Vorüberziehen.